Wie kann man die Kirche Jesu Christi von den vielen Gesellschaften oder von Menschen gestifteten Sekten, die sich christlich nennen, unterscheiden? Man kann die wahre Kirche Jesu Christi von den vielen Gesellschaften oder von Menschen gestifteten Sekten, die sich christlich nennen, leicht unterscheiden durch vier Kennzeichen. Sie ist einig, heilig, katholisch und apostolisch. Darauf werden wir nächstes Mal kurz eingehen.